Text 21. Israel, die Linke und der Antisemitismus. Stefan Griegert über Antizionismus und verkürzte Kapitalismuskritik. Am 1. Juni referierte Stefan Griegert vom Kritischen Kreis aus Wien an der Universität Siegen über Antisemitismus und Antizionismus in der Linken. Wir dokumentieren im Folgenden seinen Vortrag. Griegert geht auf die Tradition des linken Antisemitismus seit dem 19. Jahrhundert ein, analysiert den Antizionismus als Platzhalter des Antisemitismus, spürt die Zusammenhänge zwischen der gängigen Gesellschaftskritik der Linken und antisemitischen Ressentiments auf und kritisiert die neuerdings modisch gewordene Art und Weise der Beschäftigung mit Antisemitismus in der Linken. Wissen wollte, ob eine Behauptung vom linken Antisemitismus etwas dran ist, der konnte bereits seit Jahren auf eine immer umfangreicher werdende Literatur zurückgreifen. Diana Arendt zum Beispiel wusste schon in den 50er Jahren, dass es sich bei dieser Annahme, Antisemitismus sei ausschließlich ein Phänomen der politischen Rechten, um ein ziemlich hartnäckiges Vorurteil handelt. Zum Antisemitismus bei den Frühsozialisten, zum Antisemitismus auch in der europäischen Arbeiterbewegung des 19. und 20. Jahrhunderts und auch zum Verhältnis der marxistischen Klassiker zum Judentum liegen mittlerweile bekanntlich zahlreiche Studien vor. Auch zum Antisemitismus in den Staaten des Realsozialismus ist geforscht worden, genauso wie zum antisemitisch aufgeladenen Antizionismus in der sogenannten Neuen Linken in den meisten westeuropäischen Ländern oder auch in den USA. Diese wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Thema, die korrespondierte dabei allerdings mit einer weitgehenden Abwehrhaltung der Linken selbst. Nun glaube ich allerdings, dass sich das seit einigen Jahren doch recht deutlich geändert hat. Die Beschäftigung mit Antisemitismus in der Linken geradezu schick geworden. In fast allen Städten in der Bundesrepublik, zum Teil auch in Österreich, haben in letzter Zeit ähnliche Veranstaltungen wie diese hier stattgefunden. Und mit dem Buch »Wir sind die Guten – Antisemitismus in der radikalen Linken« ist so eine Art Szene-Bestseller erschienen, der es, ich werde gegen Ende dann nochmal drauf zurückkommen, den Linken ermöglicht, sich zwar mit Antisemitismus irgendwie auseinanderzusetzen, sich aber ja keinen ernsthaften Gedanken dazu zu machen. Die Aktualität des Themas, denke ich, liegt natürlich ziemlich klar auf der Hand. Gerade die neuerliche Eskalation des Konflikts in Israel und die Reaktion der Linken darauf hat gezeigt, dass die Auseinandersetzung mit Antisemitismus in der Linken zwar einige der schlimmsten Auswüchse, beispielsweise linker Volkstümelei oder Blut- und Bodenromantik, weitgehend, wenn auch nicht vollständig, zum Verschwinden hat bringen können, dass man aber dennoch keineswegs gewillt ist, Konsequenzen aus dem zumindest Halberkannten zu ziehen. Auch darauf werde ich zurückkommen. Ich würde im Folgenden gerne versuchen, eine Art Überblick zu geben, also mal zu gucken, von was spricht man eigentlich, wenn man von linken Antisemitismus redet oder von Antisemitismus in der Linken. Und da gibt es erstens natürlich die sogenannten Klassiker und ihren Umgang mit Antisemitismus oder ihr Verhältnis zum Judentum. Zweitens die sich auf diese Klassiker berufende traditionelle Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung sowie die inzwischen selbst historische sogenannte Neue Linke. Drittens ist natürlich das Verhältnis Antisemitismus-Antizionismus von zentraler Bedeutung und damit das Verhältnis der Linken zum israelischen Staat. Und viertens, und das ist mir einer der wichtigsten Punkte, muss man über sowas wie strukturellen Antisemitismus reden, über die Affinitäten verkürzter linker Kapitalismuskritik zu antisemitischen Ressentiments. Klassisches und Historisches. Auch wenn die überwiegende Mehrheit der Linken schon immer zu den entschiedensten Gegnern des Antisemitismus gehörten, lässt sich eine Tradition des linken Antisemitismus bis zum Frühsozialismus zurückverfolgen. Von Blanqui bis Fourier, von Saint-Simon über Proudhon bis Bakunin lässt sich von der Verharmlosung antisemitischer Ressentiments, was noch nicht automatisch gleich selber antisemitisch sein muss, bis zu offen rassistisch-antisemitischen Argumentationen so ziemlich alles nachweisen. Marx und Engels waren zwar keineswegs wüste Antisemiten, wie in den einflussreichen Arbeiten Edmund Silberners mehrfach behauptet wird, aber sowohl in den Marxischen Frühschriften als auch in zahlreichen Briefen von Marx und Engels finden sich Formulierungen und Argumentationen, die zumindest ein verzerrtes Bild vom Judentum zeichnen und zum Teil auch auf antisemitische Klischees zurückgreifen. Die Interpretation des von Marx 1844 veröffentlichten Textes zur Judenfrage als sein Aufruf, Juden und Jüdinnen zu ermorden, beruht zwar auf einem ziemlichen Missverständnis der Marxischen Argumentation. Ich denke aber, dass dieser Text zu solchen Missverständnissen geradezu einlädt. Die frühe Kapitalismuskritik von Marx hat eben noch nicht jene Begriffsschärfe entwickelt, wie wir sie dann aus der Marxischen Werttheorie in der Kritik der politischen Ökonomie kennen, und die offensichtlich nötig ist, also diese Begriffsschärfe, um das Umschlagen einer Ökonomiekritik in sowas wie ein verfolgendes Ressentiment zu verunmöglichen oder zumindest entscheidend zu erschweren. So viel, wie gesagt, in aller Kürze zu den sogenannten Klassikern. In der europäischen Arbeiterbewegung, insbesondere in der deutschen, ist Antisemitismus immer wieder geleugnet, verharmlost oder entschuldigt worden. In den schlimmsten Fällen wurde er legitimiert eben als konsequenter Antikapitalismus offen propagiert. Theodor Fischer beispielsweise, ZK-Mitglied der deutschen KP, forderte in einer berühmten Rede von 1923, tretet die Judenkapitalisten nieder, hängt sie an die Laterne, zertrampelt sie. Als radikalste Form eines linken Antisemitismus können die stalinistischen Kampagnen gegen Zionismus und Kosmopolitismus gelten. Die von Lenin geführte Oktoberrevolution, die hat den russischen Juden trotz struktureller Ähnlichkeiten der leninischen Imperialismuskritik zum Antisemitismus zunächst zahlreiche Vorteile im Vergleich zur Zarenzeit gebracht. Mit Stalin kam dann jedoch ein Mann an die Macht, der bereits im Kampf um die Nachfolge Lenins, also insbesondere in der Auseinandersetzung eben mit Trotzki, Antisemitismus als Mittel eingesetzt hat. Für die spätere Entwicklung ist dann durchaus anzunehmen, dass Stalin sich von so einem taktischen zu einem überzeugten Antisemiten gewandelt hat, der am Ende seines Lebens eine gewaltsame Umsiedlung der sowjetischen Juden in Erwägung zog. Nach dem Zweiten Weltkrieg unterstützte die Sowjetunion zumindest für kurze Zeit das Projekt der israelischen Staatsgründung. Spätestens Ende der 40er Jahre wurde der Antizionismus jedoch dann zu sowas wie einer offiziellen Staatsdoktrin und ich denke auch zu einem Element staatlicher Ideologie und Praxis, bei dem die Regierungen der Sowjetunion Polens oder eben auch der DDR auf die Gefolgschaft ihres Staatsvolks rechnen konnten, wie sonst bei kaum einem anderen Thema. Während es bei Lenins Antizionismus, also vor Auschwitz, hauptsächlich um organisationspolitische Fragen ging und der Zionismus als ein Nationalismus neben vielen anderen abgelehnt wurde, bekämpft der Antizionismus nach dem Zweiten Weltkrieg den Zionismus als eine besonders perfide Form des Nationalismus, die prinzipiell illegitim sei und alle anderen Nationen bedrohe. In Osteuropa wurde diese Transformation durch die stalinistischen Führung vollzogen und auch nach der Entstalinisierung beibehalten. In Westeuropa war das ja so, dass der Antizionismus nach 1945 lange eine Domäne der äußeren oder äußersten Rechten war, mit Ausnahme der eben der dogmatischen, an der Sowjetunion orientierten kommunistischen Parteien, war die Linke in Westeuropa und wiederum insbesondere in der Bundesrepublik bis 1967 ausgesprochen positiv gegenüber Israel eingestellt. Nach dem Sechstagekrieg änderte sich das schlagartig. Zum einen setzte damals eine linke Kritik an der israelischen Regierungspolitik ein, die sich durchaus zu Recht gegen den von konservativer Seite sofort erhobenen pauschalisierenden Antisemitismusvorwurf zur Wehr setzte. Zum anderen beginnt in dieser Zeit aber eben auch eine antizionistische Agitation, die eindeutig Affinitäten zum Antisemitismus aufweist und die bald fast in der gesamten Linken hegemonial werden sollte. Am deutlichsten zeigte und zeigt sich das eben in der Bundesrepublik. In der westdeutschen Linken lassen sich von der linken Sozialdemokratie den Grünen und alternativen feministischen Gruppierungen, K-Gruppen, Autonomen und Antiimperialisten, bis hin natürlich zu den bewaffneten Gruppen, Äußerungen und Aktionen finden, die jede Differenzierung zwischen Antizionismus und Antisemitismus ziemlich überflüssig erscheinen lassen. Klassische Beispiele dafür sind eben der Anschlag der Tupamaros West-Berlin, einer Vorläufergruppe der Bewegung 2. Juni, auf das jüdische Gemeindehaus in West-Berlin 1969 oder die Lobeshymnen der RAF und auch anderer linker Gruppen anlässlich der Ermordung israelischer Sportler 1972 in München, die nicht etwa vor israelischen Botschaften, sondern vor Synagogen durchgeführten Demonstrationen gegen den Krieg Israels im Libanon in den 80er Jahren oder, ein Klassiker, die Wandparole aus der Hamburger Hafenstraße, die da lautete: Boykottiert Israel, in Anführungszeichen, waren Kibbutzim und Strände, Palästina, das Volk wirklich befreien, Revolution bis zum Sieg. Ich denke, in dieser Parole kann man eigentlich bereits zentrale Elemente des linken Antizionismus festmachen. Und zwar von der Delegitimierung Israels, das eben, was sonst bekanntlich nur die Springerpresse mit der DDR tat, in Anführungszeichen gesetzt wurde, über die Ignoranz gegenüber der nationalsozialistischen Judenverfolgung, sowas klingt halt tatsächlich nicht viel anders als kauft nicht bei Juden, bis zur Begeisterung für Volk und Lebensraum. Wem das alles noch nicht als vorab belegt für die Existenz eines linken Antisemitismus reicht, sei auf jenen legendären grünen Kalender verwiesen, in dem in den 80er Jahren gleich Klartext gesprochen wurde und die Herausgeber des Kalenders die Leser und Leserinnen aufforderten, nicht bei Juden zu kaufen. Dieser Antisemitismus hat, wie gesagt, eine ziemlich lange Tradition. Der Vorwurf, eine Partei fungiere als Judenschutztruppe, war in der Zwischenkriegszeit, beispielsweise in Österreich, Allgemeingut und wurde eigentlich von allen politischen Lagern gegen die jeweiligen Konkurrenten erhoben. Als spezifische Form eines sozialdemokratischen oder im linken Antisemitismus kann hingegen die Agitation gegen den reichen Juden, gegen die jüdische Großbourgeoisie und den jüdischen Kapitalismus gelten. In der Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung der Weimarer bzw. der Ersten Republik war man eben stets bemüht, den Antisemitismus der Massen zu bedienen, was sich unter anderem darin äußerte, dass die Personifikation des Kapitals auf den Plakaten von Sozialdemokratie oder auch von Kommunisten eben nicht selten eine Physiognomie aufwiesen, die Antisemiten für Juden reserviert haben. Dass beispielsweise die Rothschilds im Zentrum der Kritik der Sozialdemokraten standen, hatte nicht nur mit dem realen Einfluss der Bankiersfamilie zu tun, sondern passte eben auch hervorragend zu den strukturell antisemitischen Prämissen der grundsätzlichen Kapitalismuskritik in der Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung. Nicht ganz zufällig konnte sich der radikale Antisemit Georg von Schönerer, einer der wichtigsten Stichwortgeber Hitlers, der sich über Jahre mit demagogischen Angriffen gegen die Rothschilds hervorgetan hatte, gewisser Sympathien zumindest bei Teilen der Sozialdemokratie erfreuen. Aufgrund ihres engen Verhältnisses zur KPdSU begriffen es die westeuropäischen kommunistischen Parteien in den 50er Jahren offenbar als ihre Pflicht, der antizionistischen Propaganda in der Sowjetunion und in den anderen Ostblockstaaten zu bescheinigen, dass sie absolut nichts mit Antisemitismus zu tun habe. Das ging so weit, dass selbst noch die antisemitischen Schauprozesse in den 50er Jahren legitimiert wurden. Beispielsweise der Slansky-Prozess in der Tschechoslowakei, bei dem 11 der 14 Angeklagten den vom deklarierten Antisemiten Major Smola eine trotzkistisch-zionistisch-tituistische Verschwörung vorgeworfen wurde, Juden waren. Auch der sogenannte Ärztekomplottprozess in der Sowjetunion, in dem 6 Juden und 3 weitere Angeklagte als Agenten des Zionismus wegen angeblicher Morde an hohen Staats- und Parteifunktionären und wegen unterstellter Mordpläne gegen Stalin vor Gericht standen, auch der wurde gerechtfertigt. Die parteikommunistischen Zeitungen konnten damals in den Angeklagten eben keine Opfer einer antisemitischen Kampagne erkennen, sondern erblickten in den Ärzten sowas wie die Inkarnation des Bösen, Bestien in Menschengestalt, wie es zum Beispiel in der österreichischen Volksstimme hieß. Der Wahn des Antizionismus. Seit 1968 forcierten die Traditionslinken dann natürlich auch ihre Kritik an Israel. Zunehmend wichtig wurde seit dieser Zeit aber eben auch der Antizionismus der neuen Linken. Seit Beginn der 70er Jahre wird von linken deutschen und österreichischen, aber auch linken arabischen Gruppen vor allem an den Universitäten Propaganda gegen Israel betrieben, die sich in einigen Punkten eben nur mehr marginal von den zeitgleich verbreiteten Schriften rechter Gruppierungen unterschied. Es wurde eben beispielsweise davon gesprochen, dass durch die israelische Repression, Zitat, die gleichen Praktiken von den zionistischen Machthabern gegen das palästinensische Volk angewendet würden, wie sie die Nazis gegen die Juden angewendet haben. Den Beweis für die Existenz von israelischen Lagern, in denen eine bürokratisch organisierte und industriell betriebene Massenvernichtung von Menschen stattfindet, die blieben diese Leute verständlicherweise schuldig. Vor allem während des Libanonkrieges sind eben die Vergleiche Israels mit Nazi-Deutschland geradezu eine Tagesordnung. Menachem Begin wurde beispielsweise damals ziemlich gewohnheitsmäßig schon als Nazi-Faschist tituliert. Seit den 90er Jahren wird so ein antisemitisch aufgeladener Antizionismus vor allem auch in einigen trotzkistischen Gruppen und vor allem natürlich in den Resten des autonomen und antiimperialistischen Milieus gepflegt, allerdings nicht nur da. Immer noch wird auch der völkische Antizionist Karam Keller, der sitzt irgendwie in Hamburg und ist da irgendwie an der Uni, glaube ich, durchaus hofiert. Ein Typ also, der in seinen Schriften die klassisch antisemitische Ansicht vertritt, die Juden seien, solange sie am Zionismus festhielten, selbst schuld an ihrer Verfolgung, also selbst schuld am Antisemitismus. Solche Art Antiimperialisten verkünden in Flugblättern die atemberaubende Neuheit, dass Israel, Zitat, seit Beginn seines Bestehens seine Existenz auf Gewalt gegründet hat. Dabei wird natürlich auch so getan, als wäre das nun eine Besonderheit des israelischen Staates. Dieser ja sehr massiven Kritik an Israel entspricht dann natürlich die völlige Abwesenheit also von sowas wie einer grundsätzlichen Staatskritik in antizionistischen Kreisen. Was man an Israel nämlich kritisiert, seine Staatsgewalt und seine Nationswerdung inklusive der nationalen Mythen, das wünscht man sich schließlich für die palästinensischen Brüder und Schwestern. Staat und Nation sind eben im Bewusstsein der meisten Antizionisten Erfüllungsgehilfen auf dem Weg zur Emanzipation, es sei denn, sie werden von Juden in Anspruch genommen. Solche Art Anti-Imps wissen in der Regel zwar von Deportationen jüdischer Menschen aus Osteuropa und Nazi-Deutschland nach Palästina zu berichten, aber über die tatsächlichen Deportationen nach Auschwitz und Treblinka schweigen sie sich gewohnheitsmäßig aus. Mit ihrem Hinweis auf die angeblichen Deportationen von Juden nach Palästina spielen solche Art Antiimperialisten auf einen Dauerbrenner antizionistischer Agitation an, nämlich die angebliche Zusammenarbeit von Zionisten und Nazis, die nach Meinung einiger Antizionisten bis in die Vernichtungslager hinein funktioniert habe. Zu diesem ständigen Hinweis auf diese angebliche Zusammenarbeit von Zionisten und Nazis passt natürlich die völlige Ignoranz der Antizionisten gegenüber den Sympathien, die nun tatsächlich zahlreiche Palästinenser für den Nationalsozialismus empfunden haben. Ein deutliches Zeichen dieser Sympathie setzte bekanntlich der Großmufti von Jerusalem, el-Husseini, als er 1941 Hitler eine Visite abstattete und später dann mit Eichmann die nationalsozialistischen Vernichtungslager begutachtete. Die vermeintliche Kollaboration zwischen Nazis und Zionisten ist in der Regel schon so ziemlich alles, was radikale Antizionisten über die NS-Zeit mitzuteilen haben. Vom Antisemitismus, der sich laut einer Broschüre aus dem Anti-Imp-Milieu gegen Menschen jüdischen Glaubens richtet, als hätte es sich bei der Judenverfolgung und Vernichtung im 20. Jahrhundert um eine Art religiöse Auseinandersetzung gehandelt, verstehen sie rein gar nichts. Über den Zionismus hingegen wissen sie scheinbar alles. Ihr kennt das vielleicht, kein Antizionist, der nicht sämtliche Zionistenkongresse seit Ende des 19. Jahrhunderts aufzählen und auswendig aus der Balfour-Deklaration und Herzitz Judenstaat zitieren kann. Ich denke, eine Diskussion über derartiges erübrigt sich von vornherein. Der eigentliche Grund für die israelische Staatsgründung ist eben nicht in Basel, sondern in Auschwitz zu finden. Auch wenn die zionistischen Gruppen in Palästina mit ihren Aktivitäten bereits gezeigt hatten, dass das Projekt einer jüdischen Staatsgründung vielleicht möglich ist, hat auch nicht so sehr wie der nationalsozialistische Vernichtungsantisemitismus gezeigt, dass es auch nötig ist. Die ganze Perfidie antizionistischer Argumentation kommt dann zum Vorschein, wenn die zentrale Rolle von Auschwitz zwar anerkannt, aber die Massenvernichtung dann gerade deshalb als eine Art Koproduktion von Nazis und Zionisten dargestellt wird. Während es für die meisten Antizionisten feststeht, dass Juden weder ein Volk noch eine Nation sind, können sie von den Palästinensern kaum mehr anders reden als in der kollektivierenden Form des palästinensischen Volkes. Derartiges ist meiner Meinung nach typisch für eine Linke, die ihre Solidarität mit Menschen nur dann in Gang setzen kann, wenn sie die Objekte ihrer Solidarität zuvor zu Völkern kollektiviert oder deren Selbstkollektivierung übernommen hat. Dass die Palästinenser ein Volk sind, steht für den Antizionismus außer Zweifel. Schließlich haben sie, angeblich anders als die Juden, einen Boden, der ihnen rechtmäßig zustehe. Nimmt man die antizionistische Propaganda mal beim Wort, so sind es natürlich auch nicht die Menschen, sondern der Boden, der befreit werden muss. Versprach man in der eingangs erwähnten Parole aus der Hamburger Hafenstraße diesem auf den Namen Palästina getauften Stück Erde, das Volk wird dich befreien, so versichert man ihm andernorts, dein Volk wird siegen. Nun ist es aber so, dass Menschen sich von Ausbeutung und Herrschaft befreien können, ein Stück Erde hingegen kann nicht von Unterdrückung, sondern nur von auf ihm lebenden Menschen befreit, also gesäubert werden. Und diese Menschen sind in diesem Fall die in Israel lebenden Juden und Jüdinnen. Kein Wunder, dass Antizionisten dann auch nicht mehr bloß, wie das normalerweise im marxistischen Sprachgebrauch bezüglich bürgerlicher Staatsgewalt heißt, die Zerstörung Israels fordern, was unerträglich genug wäre, sondern lieber gleich seine Vernichtung. Auch wenn angesichts der zahlreichen nationalen und sozialen Befreiungsbewegungen im Trikont bereits die Fixierung gerade deutscher und österreichischer Antiimperialisten auf den Konflikt in Israel und Palästina verdächtig ist, kann natürlich dennoch nicht, das sind eher so Selbstverständlichkeiten, die man aber trotzdem immer wieder erwähnen kann, kann natürlich dennoch nicht jede Kritik an Politik, die in Israel gemacht wird, als antisemitisch diskreditiert werden. Es geht eben schlicht und einfach nicht darum, ob man Israel kritisieren darf, sondern darum, wie man es kritisiert. Unabhängig davon denke ich aber, ist ganz prinzipiell darauf zu beharren, dass ein sich als linksradikal verstehender Antizionismus streng genommen schon vom Begriff her ziemlich unsinnig ist. Wäre die Linke nämlich so antinational, wie es sich gehören würde, hätte sie selbstverständlich gewisse Schwierigkeiten mit der nationalen Ideologie des Zionismus. Das wäre dann aber auch nichts Besonderes und bräuchte daher auch nicht als Antizionismus proklamiert zu werden. Wenn ich sage, dass das nichts Besonderes wäre, heißt das andererseits aber auch nicht, dass Israel eben ein stinknormaler bürgerlicher Nationalstaat wie halt alle anderen auch wäre. Eine Ansicht, wie sehr bekanntlich etwa bei aufgeklärteren Linken, bei Antinationalen also beheimatet ist. Ein konsequenter Antinationalismus hat eben gerade das Paradox zu gegenwärtigen, dass dieser Antinationalismus das Existenzrecht einer Nation, eben der israelischen, so lange zu verteidigen hat, wie es andere Nationen gibt. Die spezifischen Entstehungsbedingungen dieses Staates, sein unmittelbarer Zusammenhang mit der Shoah, wie auch die Einzigartigkeit, mit der weltweit, und das ist tatsächlich eine Besonderheit, antisemitische Aggressionen an diesem Staat projektiv abreagiert werden, verbietet es, ihn als einen stinknormalen, beliebigen bürgerlichen Staat abzuhandeln. Auch wenn diese Betonung der Normalität sich ehrenwerterweise gegen die antizionistischen Wahnvorstellungen von der besonderen Perfidie der Israelis richtet. Ich denke, die Existenz von Antisemitismus in der Linken ist evident. Im Antizionismus tritt er als eine spezifische Form des Antisemitismus nach Auschwitz auf, der sich aus Mangel an konkreten Hassobjekten gegen den kollektiven Juden, den Staat Israel, richtet. Dass die im Antizionismus ja durchaus angelegten Vernichtungsfantasien nicht Realität geworden sind, das verdankt sich, und das scheint mir gerade in der aktuellen Situation nicht deutlich genug gesagt werden zu können, einzig und allein der israelischen Staatsgewalt. Thank you. Die Funktion, die der Antizionismus insbesondere in der deutschen Linken hatte, hat die Initiative Sozialistisches Forum aus Freiburg in ihrem Buch »Furchtbare Antisemiten, ehrbare Antizionisten« treffend zusammengefasst. Sie schreiben: »Der Hass auf Israel, rationalisiert zum Ideologem des Antizionismus, hat eine dreifache Funktion für das noch nicht zum »Wir sind das Volk« geeinte Deutschland. Erstens war die objektive Agentur des Antisemitismus im Lager der Linken, einer Linken, die eben dadurch insgeheim, vielleicht gar mit Absicht, ihre Zugehörigkeit zum nationalen Kollektiv demonstrierte. Antizionismus war die Form, in der sich die Linke, aller Opposition zum Trotz, mit dem Gründungsverbrechen der Nation einverstanden erklärte und ihren Anteil reklamierte. Zweitens war der Antizionismus die Repräsentanz des durch die Sowjetunion in welcher Form auch immer dargestellten Hegemonialanspruchs des Marxismus-Leninismus über die Linke. Marginal, wie diese Linke gesellschaftlich war, suchte und fand sie Rückendeckung in der Geschichte der kommunistischen Arbeiterbewegung, deren Leichnam in den staatskapitalistischen Gesellschaften des Ostens zur Monstranz wurde. Im Antizionismus gestand die Linke ihre fundamentale Unfähigkeit zur Kritik der traditionellen Arbeiterbewegung wie zur Kritik der Vergesellschaftungsweise sowjetischen Typs ein. Und drittens erlaubte der Antizionismus unterm Vorwand internationalistischen Engagements die Wiederaneignung der Idiotie von Volk, Vaterland und Muttersprache. Volk, der Inbegriff der Konterrevolution, Volk, die anti-emanzipatorische Kategorie schlechthin und also der Gegenbegriff zur Gesellschaft, gar zur Befreiten, stieg auf zur zentralen Kategorie des Internationalismus, das heißt der weltweit zusammenaddierten Befreiungsnationalismen. Dem Volk dienen war der Freibrief, die deutsche Geschichte zum Selbstbedienungsladen zu machen, um sich dem Volk der Denker und Henker anzudienen. Die SF weist auch auf die veränderte Situation im heutigen Deutschland von Fischer und Schröder hin. Sie schreiben: Die antizionistische Linke hat sich erledigt. Ihr Auftrag, mit Hilfe des Antizionismus die deutsch-völkische Kontinuität zu wahren und die Nation zu entschulden, ist erfüllt. Ihre partielle Ideologie ist zum zentralen Bestandteil der sogenannten freiheitlich-demokratischen Grundordnung geworden. Da die ehemals antizionistische Linke nun ihr nationales Projekt Deutschland hat, kann sie ihre Identifikation mit den unterdrückten Völkern aufgeben und sich anschicken, die Diktatoren und unbelehrbaren Nationalisten dieser Welt unmittelbar mit der geballten Macht des Modells Deutschland im Rücken zur Raison zu bringen. Soweit die Initiative Sozialistisches Forum. Stefan Kriegert hat in seinem Beitrag in der Nummer 2 2001 von Kontext 21 darauf hingewiesen, dass es für die Zukunft nicht auszuschließen ist, dass auch israelische Politiker und Politikerinnen zu solchen unbelehrbaren Nationalisten gezählt werden, die nur noch durch deutsche Friedenstruppen auf den rechten Weg zurückgeführt werden können. Bezüglich Österreich schreibt er: Hier arbeiten antiimperialistische Volksfreunde von links und Irak-begeisterte sowie Gaddafi hofierende postfaschistische Radikaldemokraten von der FPÖ von verschiedenen Seiten an der Transformation des sowohl im linken wie im rechten Flügel der demokratischen Volksgemeinschaft latent vorhandenen Antisemitismus hin zu einem zur Tat schreitenden. Kritik des Kapitals oder Kritik der Kapitalisten? Antisemitismus in der Linken manifestiert sich aber nicht nur im Antizionismus. Heute, da es ja durchaus auch innerhalb der Linken eine recht massive Kritik an antizionistischen Gruppen gibt, wäre vor allem eine Diskussion über sowas wie strukturellen Antisemitismus wünschenswert. Ein zentrales Moment des modernen Antisemitismus ist der Hass auf die abstrakte Seite der kapitalistischen Warenproduktion, die den Juden biologisiert wird. Am deutlichsten wurde das bei der im Nationalsozialismus vorgenommenen Trennung in deutsches sogenanntes schaffendes Kapital und jüdisches sogenanntes raffendes Kapital. Die Grundlage dieser Trennung ist aber keineswegs eine Erfindung der nationalsozialistischen Ideologie, sondern vielmehr die tendenziell allen Subjekten der bürgerlichen Gesellschaft geläufige Unterscheidung in Arbeitsplätze schaffende Industriekapitalisten einerseits und das scheinbar unproduktive Kapital der Zirkulationssphäre andererseits. Gerade in den heutigen Debatten über die Globalisierung finden sich natürlich in der Linken zahlreiche Argumentationen, die zwar nicht unbedingt inhaltliche Affinitäten, obwohl es leider auch das gibt, aber eben sehr wohl strukturelle Ähnlichkeiten zum Antisemitismus aufweisen. Es ist durchaus auch auffallend, dass der linke Antisemitismus fast nie im Zusammenhang mit einer Kritik an linker Ideologie behandelt wurde. Der Antizionismus in den ehemaligen Ländern des Realsozialismus zum Beispiel wird in der Regel ausschließlich als taktisches Manöver der Staatsführung verstanden, anstatt ihn durchaus mal in Beziehung zum Marxismus-Leninismus zu setzen. Man kann also feststellen, dass die Kritiker des linken Antisemitismus häufig ein ähnlich verkürztes, funktionalistisches Antisemitismusverständnis haben, wie die von ihnen kritisierten. Ich denke, dass Antisemitismus in der Linken natürlich etwas mit den vorherrschenden linken Vorstellungen von Kapitalismus und Imperialismus, von Staat und Nation, von Faschismus und Nationalsozialismus zu tun hat. In weiten Teilen der Linken ist der Nationalsozialismus eben darauf reduziert worden, eine besonders abscheuliche, von den aggressivsten Fraktionen der Bourgeoisie dominierte Form von Klassenherrschaft zu sein. Der Vernichtungsantisemitismus der Nazis ist lange weitgehend ignoriert oder aber lediglich als ein Mittel zur Durchsetzung etwas außerhalb seiner selbst, als Herrschaftsmittel und Ablenkungsmanöver begriffen worden. Kapitalismus wird in der traditionellen Linken eben nicht als fetischisierte gesellschaftliche Totalität begriffen, sondern als eine Addition aller Kapitalisten, denen die Arbeiter- und Arbeiterinnenklasse als prinzipieller Antagonismus scheinbar unversöhnlich gegenübersteht. So entsteht, schreibt Thomas Haure ganz richtig, zwangsläufig ein binäres und verdinglichendes, ein personalisierendes und moralisierendes Denken, das eine Clique von bösen Herrschenden annehmen muss, die mittels direkter Repression, Korruption durch Sozialpolitik und gemeiner Propaganda in den Medien die Guten, die Beherrschten, niederhalten. Soweit Haury. Das zu Kritisierende, das zu Bekämpfende, das Abzuschaffende ist dadurch, und darum besteht eben die fatale strukturelle Ähnlichkeit zum Antisemitismus, nicht mehr ein gesellschaftliches Verhältnis, sondern sind Menschen, die einen Teil, eine Seite dieses gesellschaftlichen Verhältnisses vermeintlich oder durchaus auch tatsächlich repräsentieren. Mit ihrem verkürzten Imperialismusverständnis haben große Teile der Linken Herrschaft auf Fremdherrschaft und Kapitalismus auf Ausbeutung durch fremdes Kapital reduziert. Die unkritische Bezugnahme auf den Befreiungsnationalismus im Trikont führte zur Affirmation von Herrschaftskategorien wie Staat, Nation und Volk. Ein so gearteter Antiimperialismus, der zwischen der Kritik dessen, was man früher mal imperialistische Politik nannte, einerseits, und der vorbehaltlosen Parteinahme für die Opfer solcher Politik andererseits nicht unterscheiden kann, der führt meiner Einschätzung nach nahezu zwangsläufig zur Kollaboration mit diversen Diktatoren, völkischen Nationalisten und Antisemiten. Diese aus der Legitimationsideologie des Stalinismus, also dem Marxismus-Leninismus, sich speisende Weltanschauung, die als antiimperialistisches Weltbild bezeichnet werden kann, weist natürlich zahlreiche strukturelle Affinitäten zum Antisemitismus auf. Der Antizionismus der Linken, ich zitiere nochmals Thomas Haury, ist die Anwendung des antiimperialistischen Schemas auf den Konflikt zwischen Israel und der palästinensischen nationalen Befreiungsbewegung. Darin führt die strukturelle Affinität zur teilweisen inhaltlichen Affinität. Das antiimperialistische Weltbild ist den antisemitischen Stereotypen gegenüber nicht nur nicht immun, sondern es tendiert, wird es zum Antizionismus konkretisiert dazu, diese selbst hervorzubringen. Soweit Hauri. Zusammenfassend lässt sich also sagen, eine Linke, die den Nationalsozialismus nur als besonders extreme Form der Unterdrückung der Arbeiterklasse begreift, vom nationalen Konsens und von Auschwitz aber nichts wissen will, die staatsapologetisch argumentiert, anstatt in der staatsbürgerlichen Vorstellung vom Allgemeinwohl die Ideologie der Volksgemeinschaft zu erkennen, die nicht die fetischisierte Herrschaftsform der Nation, sondern nur übertriebenen Nationalismus ablehnt, die den Wert im Sinne der Kritik der politischen Ökonomie affirmiert, aber die angeblichen Auswüchse des freien und wurzellosen Kapitalismus anprangert, eine Linke, die permanent eine personalisierende Kapitalismus- und Staatskritik betreibt und daher nicht Politik als Formprinzip, sondern Politiker, nicht das Kapitalverhältnis, sondern die Kapitalisten kritisiert, wird sich immer in einer gefährlichen Nähe zum Antisemitismus bewegen. Daran ändert auch nichts, dass Kritiker und Kritikerinnen aus dem Spektrum der antideutschen Linken sich noch Anfang der 90er Jahre mit ihren Polemiken gegen den linken Antisemitismus einer durchaus wild um sich schlagenden Abwehrfront gegenüber sahen und, wie ich eingangs festgestellt habe, heute inzwischen die Beschäftigung mit Antisemitismus in der Linken in weiteren Kreisen zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist. Diese Beschäftigung ist nämlich offenbar sogar dermaßen selbstverständlich, dass sie ohne großes Nachdenken auskommt. Das erwähnte Buch »Wir sind die Guten« dokumentiert meiner Meinung nach, wie die Kritik des Antisemitismus, die sich zunächst einen Begriff von ihrem Gegenstand zu machen hätte, was im Übrigen auch nicht mit der inzwischen in Teilen der Linken schick gewordenen pseudokritischen Attitüde zu verwechseln ist, anstatt von Antisemitismus, von Antisemitismen zu sprechen, wie also solch eine Kritik des Antisemitismus durch ein Gefühl von Sumpf aus Befindlichkeit, Selbstmitleid und Verdruckstheit ersetzt werden kann. Der Verlag dieses Bandes freut sich inzwischen übrigens über zahlreiche positive Rezensionen seines Buches und offenbar bedient es also ein Bedürfnis nach einer Auseinandersetzung mit linken Antisemitismus, die eher auf eine Art alternativer Vergangenheitsbewältigung inklusive Generationengespräch hinausläuft, anstatt dem Antisemitismus in der Linken mittels Ideologiekritik jegliche Grundlage zu entziehen. Wie notwendig genau das wäre, zeigen die gespreizten Äußerungen der Linken zur momentanen Lage in Israel. Dass man das Existenzrecht des Staates der Shoah-Überlebenden nicht in Frage stellen kann, haben die meisten Linken mittlerweile irgendwie gelernt. In der Regel ist das Bekenntnis dazu aber ein reines Lippenbekenntnis, da nämlich gleichzeitig völlig aberwitzige Forderungen an die israelische Regierung gestellt werden, die, würden sie erfüllt werden, eben gerade die Existenz Israels gefährden würden. Dazu kommt eine zur Schau getragene Pseudodifferenziertheit, die sich beispielsweise in einem unsäglichen Transparent in Berlin manifestierte, auf dem stand, oder sinngemäß stand, ich zitiere das jetzt nur so, gegen deutschen Antisemitismus und israelischen Imperialismus. Der Versuch, es einmal besser zu machen, macht ja alles nur noch schlimmer und vergleicht das, was man als israelische Expansion begreift, mit dem deutschen Vernichtungswahn. In Wien hat man sich noch nicht mal zu solcher Art Pseudodifferenziertheit hinreißen lassen. Auf einer der antiimperialistischen Demos anlässlich der Eskalation in Israel wurde nach Augenzeugenberichten ein Transparent mitgeführt, auf dem die Fragen aufgeworfen wurden, was will die jüdische Politik? Weltherrschaft? Nazis hätten das auch nicht viel besser gekonnt. Von Stefan Kriegert ist in der Nummer 2 1998 der mittlerweile eingestellten Zeitschrift Weg und Ziel der Text »Bestien in Menschengestalt – Antisemitismus und Antizionismus in der österreichischen Linken« erschienen, der dem hier dokumentierten Vortrag zugrunde liegt und auch in der Papyrothek der Internetausgabe von Kontext 21 verfügbar ist. In der Printausgabe von Kontext 21 ist in der Nummer 2 2001 von Stefan Kriegert der Text »Never Ending Story – Neuerscheinungen zum linken Antisemitismus« abgedruckt. Das erwähnte Buch »Wir sind die Guten« ist im Unrast Verlag herausgekommen. Das Buch der ISF »Furchtbare Antisemiten – Ehrbare Antizionisten« über Israel und die linksdeutsche Ideologie ist im Freiburger Saira Verlag erschienen. Musik David Krakauer, Ausschnitte von der CD A New Hot One. Gestaltung der Sendung Martin Schott. Sprecherin Simone Dina Hartmann. Probeabo der Zeitschrift Kontext 21, die nächsten drei Ausgaben kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung, kann an folgender Adresse bestellt werden: Kontext 21, Schottengasse 3a-1-4-59, A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse http://kontext21.mediaweb.at. Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI.